Zur Begrüßung der Neujahrsansprache von Kim Jong-un veröffentlichten am 2. und 5. Januar die russische Gruppe für Solidarität mit der DVK und die österreichische Kim-Jong-ismus zu den Gruppe der Jugend in Wien die Erklärungen. In den Erklärungen betonten sie, dass die Neujahrsansprache von Kim Jong-un sein Vorhaben enthalte, der Bevölkerung noch reicheres und zivilisierteres Leben zu geben und aus Korea ein für immer starkes Land zu machen, das kein Aggressor anzutasten wagen könne. Und sie wünschten dem koreanischen Volk größere Erfolge im Kampf für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates, für die Wiedervereinigung des Landes und für die Realisierung der Souveränität in der ganzen Welt.